Die NBC strahlte ihre deutschsprachigen Sendungen bereits seit Ende 1939 aus. Aber erst mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg gab es tägliche Programme, die von einem amerikanischen Journalisten verantwortet, aber von deutschen Emigranten gemacht wurden. Als Chefredakteur fungierte der aus Berlin stammende Schriftsteller Ernst Erich Noth, dem 1941 die Flucht über Spanien und Portugal in die USA gelungen war. Noth hatte für die Frankfurter Zeitung gearbeitet. In dem deutschsprachigen Programm der NBC traten unter anderem Bertolt Brecht, Ferdinand Bruckner, Mascha Kalecko und Ernst Waldinger mit Gastbeiträgen auf. CBS bot seit spätestens November 1941 dreimal am Tag 30 bis 45-minütige deutschsprachige Sendungen an, die Nachrichten und Kommentare enthielten. Zur Charakteristik des Programms schreibt Konrad Pütter: Die Station sah ihre Aufgabe darin, den deutschen Hörern klarzumachen, welche Kriegsziele die USA verfolgten. Die USA und ihre Verbündeten seien untrennbar. Das Deutsche Reich werde schon allein wegen der ökonomischen und militärischen Übermacht der Vereinigten Staaten diesen Krieg niemals gewinnen. Das Programm richtete sich an keine spezielle Bevölkerungsgruppe. Die Nachrichtengebung folgte der Devise, die reinen Fakten des politischen und militärischen Geschehens möglichst emotionslos zu übermitteln. Meldungen aus der amerikanischen Innenpolitik fanden nur dann Eingang in die Sendungen, wenn sie einen unmittelbaren und einsehbaren Nachrichtenwert für die Bevölkerung im Reich hatten. Aufrufe zum Sturz Hitlers oder zu Sabotageakten, wie sie aus Moskau und manchmal auch aus London kamen, fehlten im Programm. Das hieß aber nicht, dass nur sachlich berichtet wurde. Der Theologe Paul Tillich und vor allem die berühmte amerikanische Journalistin Dorothy Thompson sorgten mit ihren emotionalen Ansprachen für die inhaltlichen Höhepunkte in einem sonst auf Informationen ausgerichteten Programm. Dorothy Thompson hatte als Auslandskorrespondentin von 1924 bis 1934, als sie ausgewiesen wurde, in Berlin gelebt und den Aufstieg der NSDAP genau beobachtet. 1932 war ihr Buch »I saw Hitler« – »Ich sah Hitler« erschienen. In den USA galt sie als eine der entschiedensten Gegnerinnen des Nationalsozialismus. Ihre Kolumnen wurden während des Zweiten Weltkriegs regelmäßig von zahlreichen amerikanischen Zeitungen gedruckt. Für das deutschsprachige Programm der CBS schrieb sie zwischen 1941 und 1943 den politischen Wochenrückblick und von März bis September 1942 die Sendereihe »Hör zu, Hans«, die sich an einen alten, aber nicht genannten Freund in Deutschland wandte. Es war Helmut James Graf von Moltke, den sie 1926 in Wien kennengelernt hatte. Moltke war als führender Kopf des Kreisauer Kreises einer der zentralen Persönlichkeiten im Widerstand gegen Hitler. Ob er die Sendungen von Dorothy Thompson jemals gehört hat, ist nicht bekannt. Seiner Frau und seinen Freunden gegenüber hat er sich nicht dazu geäußert. Moltke wurde im Januar 1944 verhaftet und am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.